Prüfungsbeispiel 4. Europa braucht einen neuen Energiemix. Zweiter Vortrag. Der erste Teil des Vortrags beschäftigt sich mit der Frage, warum muss in Zukunft der Anteil fossiler Brennstoffe reduziert werden? Oder warum wird in Zukunft der Anteil fossiler Brennstoffe reduziert? In den nächsten Jahrzehnten müssen neue Formen der Energieerzeugung gefunden und genutzt werden. Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Man muss in den nächsten Jahrzehnten neue Formen finden und nutzen, um Energie zu erzeugen, weil einerseits die vorhandenen fossilen Brennstoffe begrenzt sind und andererseits die Luft immer mehr durch CO2-Emissionen verschmutzt wird. Wegen der Begrenztheit der Ressourcen fossiler Brennstoffe und der zunehmenden Luftverschmutzung durch CO2-Emissionen sind neue Formen der Energieerzeugung in Zukunft notwendig. Gegenwärtig erfolgt die Energieerzeugung in Europa hauptsächlich aus fossilen Brennstoffen. Die Vorräte an fossilen Brennstoffen sind aber, wie schon gesagt, begrenzt. Wissenschaftler haben berechnet, dass der Vorrat bei Kohle noch für 120 Jahre reicht, bei Erdöl noch für 40 bis 100 Jahre, bei Erdgas noch für 60 Jahre und bei Uran noch für 100 Jahre. Obwohl die Nutzungsmöglichkeiten für fossile Brennstoffe begrenzt sind, wir haben gehört, bei Kohle reichen sie noch 120 Jahre, bei Erdöl noch 40 bis 100 Jahre, bei Erdgas noch 60 Jahre und bei Uran noch 100 Jahre, wird in Europa Energie zurzeit vor allem aus fossilen Brennstoffen erzeugt. Gleichzeitig wird aber ein sprunghaftes Ansteigen des Energieverbrauchs in den nächsten Jahrzehnten erwartet. Der Weltenergiebedarf wird sich bis 2030 verdoppeln. Obwohl also die Vorräte an fossilen Brennstoffen begrenzt sind, erwartet man, dass sich der Energiebedarf der Welt bis 2030 verdoppelt. Das heißt, der Energieverbrauch wird in den nächsten Jahrzehnten sprunghaft ansteigen. Ein weiteres Problem ist, dass durch das Verbrennen fossiler Rohstoffe auch große Mengen Kohlendioxid in die Umwelt gelangen. Deshalb wollen viele Staaten Europas die Luftverschmutzung durch CO2 stark verringern. Große Mengen von Kohlendioxid gelangen bei der Verbrennung fossiler Stoffe in die Umwelt. Sie verschmutzen die Luft. Und aus diesem Grund wollen und müssen viele Länder in Europa die Luftverschmutzung durch CO2 stark reduzieren. Aus den zwei oben genannten Gründen muss Europa zukünftig andere Wege der Energieerzeugung finden. Die Wissenschaftler sehen dafür zwei Möglichkeiten. Zum einen die Nutzung erneuerbarer oder regenerativer Energieträger und zum anderen die Nutzung der Atomenergie. In Europa sehen die Wissenschaftler also zwei Möglichkeiten für andere Wege der Energieerzeugung. Man sollte einerseits die regenerativen Energieträger und andererseits die Atomenergie nutzen, um die fossilen Brennstoffe zu schonen und die Luftverschmutzung durch Kohlendioxid zu senken. Wir kommen nun zum zweiten Teil des Vortrags. Der zweite Teil steht unter der Frage, wie sehen Wissenschaftler die zukünftige Nutzung regenerativer Energien? Erneuerbare Energien verfügen über ein großes Energiepotenzial. Um dieses Energiepotenzial praktisch nutzen zu können, ist noch viel wissenschaftliche Forschung notwendig. Zu den regenerativen Energien gehören Wind, Wasser, Sonne, Erdwärme und Biomasse. Man kann also sagen, Biomasse, Erdwärme, Wind, Wasser und Sonne sind sogenannte erneuerbare Energieträger. Von diesen regenerativen Energieträgern stehen Biomasse und Sonnenenergie am meisten zur Verfügung. Sie werden aber am wenigsten zur Energieerzeugung eingesetzt. Dabei hat Biomasse ein besonders großes Energiepotenzial, wovon gegenwärtig aber fast nichts genutzt wird. Man nutzt Biomasse und Sonnenenergie also am wenigsten zur Energieerzeugung, obwohl sie am meisten zur Verfügung stehen. Und von der Biomasse, die ein riesiges Energiepotenzial besitzt, wird zurzeit fast nichts genutzt. Für die effektive Nutzung von Biomasse ist noch eine intensive und kostspielige Forschungsarbeit nötig. Um also Biomasse effektiv zu nutzen, muss man noch intensiv forschen, was viel Geld kosten wird. Biomasse hat drei Vorteile gegenüber den konventionellen Energien, aber auch gegenüber den erneuerbaren Energien wie Sonne und Wind. Erstens ist die Energieproduktion nicht von kurzfristigen Wetterschwankungen abhängig. Zweitens ist die Energie verfügbar, wenn sie gebraucht wird. Und drittens ist die Biomassenutzung CO2-neutral oder klimaunschädlich. Gegenüber den konventionellen Energien, aber auch gegenüber den erneuerbaren Energien, wie zum Beispiel Wind und Sonne, hat Biomasse die Vorteile, dass die Nutzung von Biomasse dem Klima nicht schadet, das heißt, Biomasse ist CO2-neutral, dass man die Energie jederzeit nutzen kann, wenn man sie braucht, und dass man die Energie aus Biomasse unabhängig von kurzfristigen Wetterschwankungen produzieren kann. Insgesamt muss man aber feststellen, dass noch intensive Forschungen notwendig sind, um regenerative Energien wettbewerbsfähig zu machen. Kommen wir nun zum dritten und letzten Teil des Vortrags, und zwar zur Frage, wie werden die weiteren Chancen für Kernenergie von den Experten gesehen? Dazu muss man sagen, dass auf Kernenergie auch zukünftig nicht verzichtet werden kann, sondern die Atomenergie wird sogar noch an Bedeutung gewinnen. Kernenergie wird auch in Zukunft einen wichtigen Anteil an der Energieerzeugung haben. Ihre Bedeutung wird sogar noch zunehmen. Erneuerbare Energie und Kernenergie sind kein Gegensatz. Um von Öl oder Gas unabhängiger zu werden, braucht man regenerative Energien und Kernenergie. Erneuerbare Energie und Kernenergie widersprechen sich nicht. Wir brauchen beides, um zukünftig von Öl und Gas unabhängig zu werden. Um dieses Ziel zu erreichen, baut Finnland im Auftrag der EU, der Europäischen Union, den ersten europäischen Kernreaktor einer neuen Generation. Dieser Atomreaktor der dritten Generation soll höchste Sicherheit bei einem Atomunfall bieten. Damit er auch wirklich die höchste Sicherheit bei einem Atomunfall bieten kann, soll dieser Reaktor so gebaut werden, dass bei einem GAU, also dem größten anzunehmenden Unfall, kein Schaden für Mensch und Umwelt entsteht.